Mein lieber Rodja, schrieb die Mutter, nun ist es schon über 2 Monate her, dass ich brieflich mit dir geplaudert habe. Darunter habe ich selbst gelitten und manche Nacht haben mich die Gedanken nicht schlafen lassen. Aber du wirst mich sicher nicht verurteilen wegen meines ungewollten Schweigens. Du weißt, wie ich dich liebe. Du bist unser Ein und Alles, für mich sowohl wie für Dunja. Du bist unsere ganze Hoffnung, unser einziger Trost. Ach, wenn du wüsstest, wie mir war, als ich erfuhr, dass du die Universität schon seit einigen Monaten verlassen hast, weil es dir an Mitteln fehlt, und dass das Stundengeben und deine sonstigen Einnahmen ein Ende genommen haben. Aber wie hätte ich dir mit meiner Jahrespension von 120 Rubel helfen können? Die 15 Rubel, die ich dir vor 4 Monaten schickte, hatte ich, wie du ja weißt, von unserem hiesigen Kaufmann Wassilij Iwanowitsch Wachruschin auf die Pension hingeliehen. Er ist ein guter Mensch und war ein Freund deines Vaters. Aber da ich ihm schriftlich das Recht gegeben hatte, die Pension für mich zu empfangen, musste ich warten, bis die Schuld abgetragen war, und das ist soeben erst geschehen. Daher habe ich dir die ganze Zeit nicht schicken können. Jetzt aber, Gott sei Dank, denke ich, dir wieder etwas schicken zu können, und überhaupt dürfen wir jetzt sogar von einem Glücksfall sprechen, und ich beeile mich, dir das mitzuteilen. Zuerst also wird es dich wohl überraschen, lieber Rodja, dass deine Schwester bereits 1,5 Monate bei mir lebt und dass wir uns auch in Zukunft nicht mehr trennen werden. Gott sei Dank, ihre Qualen haben ein Ende gefunden, aber ich will dir alles der Reihe nach erzählen, damit du erfährst, wie alles war und was wir dir bis jetzt verheimlicht haben. Als du mir vor 2 Monaten schriebst, du hättest von irgendjemand gehört, dass Dunja stark unter Taktlosigkeiten im Hause der Herrschaften Svidrigailow zu leiden habe und von mir genaue Aufklärung verlangtest, was hätte ich dir damals antworten können? Wenn ich dir die ganze Wahrheit mitgeteilt hätte, so hättest du wahrscheinlich alles liegen lassen, wärest und seiest zu Fuß zu uns gekommen. Denn ich kenne deinen Charakter und deine Gefühle. Du hättest nicht geduldet, dass deine Schwester beleidigt wird. Ich war ja selbst ganz verzweifelt. Aber was sollte ich tun? Und auch ich wusste damals noch nicht die ganze Wahrheit. Die Hauptschwierigkeit bestand darin, dass Dunetschka bei ihrem Eintritt in das Haus als Gouvernante im vorigen Jahre volle 100 Rubel voraus erhalten hatte, unter der Bedingung, die Summe monatlich von ihrem Gehalt abzuzahlen, und so konnte sie die Stelle nicht eher aufgeben, als die Schuld getilgt war. Diese Summe aber, jetzt kann ich dir alles erzählen, teurer Rodja, hatte sie eigentlich deshalb genommen, um dir die 60 Rubel zu schicken, die du damals so nötig brauchtest und die du auch im vorigen Jahre von uns erhalten hast. Wir haben dich damals getäuscht. Wir schrieben dir, es sei von dem Gelde, das Dunetschka sich früher erspart habe, aber es verhielt sich nicht so. Jetzt erst teile ich dir die volle Wahrheit mit, weil sich jetzt plötzlich alles nach Gottes Ratschluss zum Besten gewendet hat und damit du weißt, wie sehr Dunja dich liebt und welch ein unschätzbares Herz sie hat.